Bless these words, we pray. Vater, wir beten, dass du diese Worte segnen mögest. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, for those who are here who are new, für diejenigen, die da sind und neu sind, Nehemiah has returned to Judea. Nehemia ist zurück nach Judäa gegangen, to rebuild the walls of Jerusalem, um die Mauern von Jerusalem wieder aufzubauen, that were destroyed by the Babylonians. Die von den Babyloniern zerstört wurden. And this was God's will, und das war im Willen Gottes, because of the idolatry that Israel was living in. Wegen des Götzendienstes, den Israel erlebte dort. And actually, it was the resistance of King Zedekiah. Und genau genommen war es dieser Widerstand des Königs Zedekia, when the prophet Jeremiah said, just flow, go with the flow and let the Babylonians come in, it's from God. Als der Prophet Jeremia ihm sagte, lass die Babylonier kommen, das ist von Gott. But he didn't, he resisted. Aber er hat da widerstrebt. And it's like us, when God brings things in, so wie bei uns, wenn Gott Dinge in unser Leben hineinbringt, chasing us, um uns zu züchtigen, to correct us, um uns zu korrigieren, sometimes we just need to go with the flow. Dann müssen wir einfach mit diesem Fluss weiterschwimmen. Say, this is just from God. Und müssen sagen, das ist es, das ist von Gott. So last week we talked about chapter 2, verse 17. Letzte Woche haben wir über das Kapitel 2 gesprochen, Vers 17. Nehemiah said, come, let us rebuild the wall of Jerusalem, that we may no longer be a reproach. Wo Nehemiah sagt, kommt und lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger geschmäht werden können. About the importance of removing the reproach. Wir haben über die Bedeutsamkeit gesprochen, diese Schmach wegzutun. The reproach of hypocrisy. Nämlich diese Schmach der Heuchelei. The reproach of not being what we say we are. Diese Schmach, dass wir etwas anderes sind, als wir sagen, dass wir sind. The reproach of being a Christian outwardly, but not one inwardly. Und auch diese Schmach, dass wir nach außen hin ein Christ sind, aber nicht im Inneren. So let's read on and we'll continue today. So lesen wir da weiter. I told them how the hand of my God had been favorable to me. Und ich berichtete von der Hand meines Gottes, die gütig über mir gewaltet hatte. And also about the king's words. Und auch von den Worten des Königs, which he had spoken to me, die er zu mir geredet hat. Then they said, let us arise and build. Da sagten sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. So they put their hands to the good work. Und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Verse 19. Vers 19. But, aber, when Sanballat the Horonite and Tobiah the Ammonite official and Geshem the Arab heard it, als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber, davon hörten, they mocked us, spotteten sie über uns, and despised us, und verachteten uns, and said, what is this thing you are doing? Und sagten, was ist das für eine Sache, die ihr da tun wollt? Are you rebelling against the king? Wollt ihr euch gegen den König empören? There's always going to be a Sanballat. Es wird immer einen Sanballat geben. There's always going to be a Tobiah. Und immer einen Tobia. And there'll be one with our project. Und die werden. There will be these people with our building project. Und diese Leute gibt es auch bei unserem Projekt mit dem Gebäude. They will come in and they will go. Die kommen und. And go. Und gehen. They come and go. Kommen und gehen. They may be sitting here today. Sie sitzen vielleicht hier heute. People who don't believe what God is doing. Leute, die nicht glauben, was Gott sagt. Or that God is doing anything. Oder dass Gott überhaupt etwas tut. Verse 20. Vers 20. So I answered them and said to them. Da gab ich ihnen zur Antwort und sagte zu ihnen. The God of heaven will give us success. Der Gott des Himmels, er lässt es uns gelingen. Watch this, it's very important. Und beachtet das nun, das ist sehr wichtig. Therefore we his servants will arise. Und wir, seine Knechte, wollen uns aufmachen. And build. Und bauen. But you have no portion, right or memorial in Jerusalem. Ihr aber habt weder Anteil, noch Anrecht, noch Gedenken in Jerusalem. Amazing. We his servants will arise and build. So wir seine Knechte, wir wollen uns aufmachen und bauen. But you have no portion in this. Ihr aber, ihr habt keinen Anteil an dieser Sache. Who do these people represent? Wofür stehen diese Leute? Who are people who don't have a portion in what God is doing? Wer sind diese Leute, die keinen Anteil haben an der Sache Gottes? This is going to be a little shocking this morning. Das wird vielleicht etwas schockierend sein heute But Morgen. We got such a good response from last week's message, I thought we'd preach another shocker. Aber nachdem wir letzte Woche solch eine gute Reaktion erlebten auf die Botschaft von letzter Woche, habe ich gedacht, wir werden nochmals etwas Schockierendes predigen. Don't write those emails like, ah, thank you so much, if you don't want to hear another one. Okay. Also wenn ich nochmals solch eine Botschaft hören wollte, dann schreibt keine E-Mails mit, ah, das war so gut. Okay, who are these people who don't have a part? Also wer sind diese Leute, die keinen Anteil daran haben? Are they out there somewhere? Sind die da draußen irgendwo? Are we safe in here from Sanballat and Tobiah? Sind wir hier drinnen sicher vor Sanballat und Tobiah? Or is it possible that Sanballat and Tobiah might be sitting right, you might be sitting right between them? Oder ist es möglich, dass ihr vielleicht genau zwischen diesen beiden sitzt, hier herinnen? Maybe one is sitting right next to you. Vielleicht sitzt einer von diesen gleich neben euch. What is the nature of Sanballat? Welches Wesen hat dieser Sanballat? He said, we, his servants, will arise. Er hat gesagt, wir, seine Knechte, wir wollen uns aufmachen. And we will build. Und wir werden bauen. But you have no portion. Ihr aber habt keinen Anteil daran. What is the greatest way that we can remove reproach? Auf welche Art und Weise könnten wir am besten diese Schmach wegtun? But by being servants. Wenn nicht auf diese Art und Weise, dass wir Diener sind. The contrast is we, his servants. Also der Kontrast heißt, wir, seine Diener. You are not his servants. Ihr seid nicht seine Diener. And what a theme this is. Und was für ein großes Thema das Being ist. Being servants of the Lord. Diener des Herrn zu sein. And I want you to turn with me to the New Testament. Und ich möchte, dass ihr mit mir ins Neue Testament geht. And we can turn to many places. Let's turn to Philippians chapter 2. Wir können da viele Stellen aufschlagen, aber gehen wir zu Philipper 2. The highest calling we can possibly have. Die allerhöchste Berufung, die wir möglicherweise überhaupt nur haben können, is to be a servant. Ist es, Diener zu sein. The greatest compliment you can be paid in the kingdom of God, das größte Kompliment, das du erhalten kannst im Königreich Gottes, is to be called a servant. Dass du dort als Diener Gottes bezeichnet The wirst. Greatest compliment I can hear about myself. Und das größte Kompliment, das ich über mich selbst hören kann. Have you met Pastor Rob? Hast du den Pastor Rob schon kennengelernt? Oh, yeah, I know him for years. Ja, ich kenne ihn schon jahrelang. What's he like? Wie ist er denn? Oh, he's a good preacher. Ja, er ist ein guter Prediger. Is that a high compliment? Ist das ein großes Kompliment? Oh, he's a funny guy. Ah, der ist ein lustiger. Oh, he's a friend. Ah, er ist ein Freund. He works hard. Der arbeitet sehr viel. The greatest compliment that we could hear someone Also das größte Kompliment, das wir hören können von jemandem, dass jemand über uns sagen kann, is that we are a servant. Ist, dass jemand sagt, wir sind Diener. What do you like about the pastor? Was gefällt dir so am Pastor? He's a servant. Er ist ein Diener. What do you not like about him? Was magst du nicht an ihm? He's not a servant. Er ist kein Diener. What a horrible thing to hear about yourself. Wie schlimm wäre es, so etwas über sich selbst zu hören? They're not a servant. Das ist kein Diener. This is the highest calling. Das ist die allerhöchste Berufung. This is what the judgment seat of Christ is all about. Und darum geht es beim Richterstuhl Christi. Jesus hat gesagt, the servant is not greater than the master. Der Diener ist nicht größer als der Herr. When we are not servants, wenn wir keine Diener sind, we usurp ourselves over Christ. Dann setzen wir uns selbst über Christus. This is such a serious thing. Und das ist solch eine ernste Sache. Being servants in the kingdom of God. Diener zu sein im Königreich Gottes. This church is full of servants. Und diese Gemeinde ist voll mit Dienern. But servanthood is not something that we have and we have it always. Aber Dienerschaft oder Diener zu sein ist nicht etwas, das wir einmal haben und dann haben wir es für alle Zeiten. It's something that we can have and lose. Das ist etwas, was wir haben können und auch wieder verlieren können. Many people start as a servant. Viele Leute beginnen als Diener. And they end as a celebrity. Und sie enden darin, dass sie Berühmtheiten sind. Some people serve. Also manche Leute dienen, to become a celebrity. Um danach eine Berühmtheit zu werden. This is a very touchy subject. Und das ist ein sehr berührendes but Thema, a very important one. Sehr intensives und sehr wichtiges When Thema. We get to heaven, wenn wir in den Himmel gelangen the werden, thing that will strike us the most about Jesus, das, was uns am meisten in Bezug auf Jesus berühren wird, and about God, und über Gott is that they are servants. Ist, dass sie Diener sind. I think this will strike us more than anything. Ich glaube, das wird uns am meisten berühren, mehr als alles andere. We are waiting for him to be holy. Na klar, wir erwarten, dass er heilig ist. And mighty. Und allmächtig. And huge and glorious. Und riesig und einfach herrlich. But when we see God serve in eternity, aber wenn wir Gott sehen werden, wie er in aller Ewigkeit dient, I think many of us are going to drop our jaws in heaven. Ich glaube, vielen von uns wird die Kinnlade da runterfallen im Himmel. He's serving. Er dient. Well, what did you expect? Ja, was hast du erwartet? Yeah, I knew it in my mind. Ich meine, ich wusste es in meinem Verstand. But to see our Lord still serving? Aber unseren Herrn noch immer als Diener zu sehen. He's just serving and serving. Er dient einfach, er dient. This is the nature of Jesus Christ. Das ist das Wesen von Jesus Christus. This was the attitude he had in his mind. Diese Einstellung hatte er in seiner Gesinnung. Nehemiah said, "You have no part in this." Nehemiah hat gesagt, ihr habt keinen Anteil an dieser Sache. We, his servants, wir seine Diener, will do this. Werden das tun. And when we get to heaven, und wenn wir in den Himmel kommen, and we stand before the judgment seat of Christ, und vor dem Richterstuhl Christi stehen werden, some people are going to lose everything. Da werden manche Leute alles verlieren, because they weren't servants of the Lord. Weil sie keine Diener des Herrn waren. Now, I don't want to speak about what we ought to be. Also ich möchte nicht davon sprechen, was wir sein sollten, but how to be this. How to be a servant. Aber wie funktioniert das, ein Diener zu sein? How do we become a servant? Wie werden wir zu Dienern? First of all, let's look in Philippians chapter 2. Zunächst einmal schauen wir in Philipper 2. And then I'll go into that. Look at it says in verse 3. Schaut einmal, was es da im Vers 3 heißt. Do nothing from selfishness. Macht nichts aus Eigennutz. Do you know what the word nothing in the Greek means? Wisst ihr, was das Wort nichts im Griechischen bedeutet? It means nothing. Es bedeutet nichts. Do you know what it means in the German? Wisst ihr, was es im Deutschen bedeutet? It means nothing. Nichts. Nothing, like nothing. Nichts, einfach nichts. Not like 1%. Also nicht nur 1%, nichts. It's a zero, nothing. Do nothing from selfishness. Also absolut nichts, macht nichts aus Eigennutz. An empty conceit. Oder eitler Ruhmsucht. But with humility of mind, regard one another as more important than yourself. Sondern, dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. This is the mindset of a servant. Das ist die Gesinnung eines Dieners. Do not merely look out for your own personal interests. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, but also for the interests of others. Sondern ein jeder auch auf das des anderen. Have this attitude in yourself. Habt diese Gesinnung in euch, that was also in Christ Jesus, die auch in Christus Jesus war, who although he existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be held on to. Der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. But emptied himself. Aber er machte sich selbst zu nichts. Taking the form of a bondservant. Und nahm Knechtsgestalt an. And being made in the likeness of men. Indem er den Menschen gleich geworden ist. Being found in appearance as a man, he humbled himself. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. By becoming obedient to the point of death. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Even death on a cross. Ja, zum Tod am Kreuz. Now watch how important servitude is. Nun beachtet, wie wichtig dieses Dienen ist. For this reason also. Darum hat Gott God highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. We can stop there. Da könnten wir innehalten. God has exalted Jesus Christ to the highest position. Gott hat Jesus Christus auf die allerhöchste Position erhoben. Because he was a servant. Weil er ein Diener war. And from that position he will serve for all of eternity. Und von dieser Position her wird er in alle Ewigkeit lang dienen. Some of us naturally serve. Von uns dienen manche auf natürliche Weise. I have a personality that naturally serves. Ich habe eine Persönlichkeit, die von Natur aus dient. My father had a personality that served. Mein Vater hatte auch eine Persönlichkeit des Dienens. My father was not born again. Also mein Vater war kein wiedergeborener Christ. Father did not live to do God's will. Und mein Vater lebte auch nicht, um den Willen Gottes zu tun. But he served. Aber er diente. He served his interest. Er diente seinen eigenen Interessen. And he did it very well. Und das tat er sehr gut. I naturally can serve. Also ich kann von meinem natürlichen her dienen. Because in my personality I have great satisfaction in seeing people happy. Weil in meiner Persönlichkeit habe ich eben erlange ich große Befriedigung darin, andere Menschen glücklich zu and sehen. That makes me happy. Und das macht dann mich so froh. I can serve without the Holy Spirit. Also ich kann dienen ohne den Heiligen Geist zu because haben. I want to be happy. Weil ich froh sein möchte. And I know that serving and making people happy makes me happy. Und ich weiß, dass ich anderen, wenn ich anderen diene und sie glücklich mache, dann macht mich das auch glücklich. I don't need God for that. Aber dazu brauche ich Gott nicht. But we're talking about being servants of the Lord. Aber wir sprechen davon, was es heißt, Diener des Herrn zu sein. Now a servant doesn't have any rights. Ein Diener hat keine Rechte. If I was Thomas's servant, also wenn ich der Diener von Thomas wäre, if he owned me, wenn ich ihm gehörte, right, I belonged to him, wenn ich ihm gehörte, and he paid for me, he bought me on the market somewhere, und er mich irgendwo you know? Eingekauft hätte, I stand here and I just wait for him to tell me what to do. Und ich warte einfach, ich stehe da und warte dann, bis er mir sagt, was ich tun soll. There's a lot of manipulation that goes on in the name of being a servant. Und da gibt's sehr viel manipulative Dinge, die ablaufen. An unbelievable amount of manipulation. Und zwar unglaublich viele Dinge, die ablaufen in diesem Prozess des Dienens. You can become a master, du kannst zum Meister werden, manipulator, zum Manipulator, that could be very difficult to discern. Und das kann man nur sehr schwer erkennen. In the name of being a servant of God. Und zwar im Namen, ein Diener Gottes zu sein. And you can perfect it. Und du kannst das bis zur Vollkommenheit bringen. So that it would be very difficult for someone to question you. So dass es dann sehr schwierig ist für jemand anderen, dich in Frage zu stellen. This is why Paul the Apostle wrote in Romans chapter 16. Deshalb hat der Apostel Paulus in Römer 16 geschrieben. And verse 17. In Vers 17. He says, I urge you, brethren. Da hat er gesagt, ich bekniee euch sozusagen. I urge you, I encourage you. Ich ermutige euch. I exhort you. Ich ermahne euch dazu. Keep your eye out. Dass ihr eure Augen offen haltet. Keep your eye on people. Dass ihr Acht habt auf die Leute, who come and they cause division, die Parteiungen bringen, and hindrances, und Ärgernisse, contrary to what you've been taught, und zwar entgegen dem, was ihr gelehrt worden seid. And he says this in verse 17. Und in Vers 17 sagt er eben, I think it's verse 18. Oder in Vers 18. For such men, denn solche, are not servants of Christ Jesus. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus. They're not, but they look like it. Aber sie schauen so aus. It says, but they serve themselves. Aber es heißt dann, sie dienen sich selbst. Now, what is a wolf in sheep's clothing? Nun, was bedeutet es, ein Wolf im Schafspelz zu sein? Someone who comes in and says, jemand, der reinkommt und I'm one of your sheep. Und zum Pastor sagt, Pastor, ich bin eines deiner Schafe. I'm one of the church members. Ich bin einer der Gemeindemitglieder. Or is a wolf in sheep's clothing? Oder ist ein Wolf im Schafspelz? Someone who poses as a servant. Jemand, der als Diener dasteht. But is not. Aber in Wirklichkeit keiner ist. That's what I think it means. Ich glaube, das bedeutet es. They pose as a servant, but inside, ich glaube, dass die sich als Diener geben. They are a ravenous wolf. Aber inside sind sie, also in sich drinnen sind sie wie ganz wilde Wölfe. Now, just to make sure we're all not shoveling this on somebody else, you know. Nun, um mit sicherzustellen, dass wir nicht die Erde auf jemand anderen drauf schaufeln. They're here, Pastor. They're here. Ja, und sagen, Pastor, da sitzen welche. Let's get rid of the pitchfork. Lasst uns mal diese Heugabel da weg tun. And take a hoe. Und nehmen wir einen Rechen. Pull it right in. Und ziehen das zu uns her. We can be a wolf in sheep's clothes. Wir können wie ein Wolf im Schafspelz sein. And not even know it. Und es nicht einmal wissen. We can be it ignorantly. Wir können es als Unwissenheit sein. Or we can be it arrogantly. Oder wir können es aus Arroganz sein. The encouraging thing is that none of us are servants of God naturally. Und das Ermutigende dabei ist aber, dass keiner von uns zum Diener Gottes aus im Natürlichen wird. Some of us are servants naturally. Manche von uns sind im Natürlichen Diener. And we can confuse that with being a servant of God. Und das können wir dann verwechseln mit dem Diener Gottes zu sein. We love to serve. Wir lieben es zu dienen. I love to serve. Ich mag das, even jemand anderem zu dienen. God's will, selbst wenn das nicht der Wille Gottes ist. I get a great feeling when I make someone happy. Ich habe da, ja, das taugt mir, wenn ich jemand anderen glücklich mache. Even if God's saying, don't do that. Selbst wenn Gott sagt, mach das nicht. No, I want to. It makes me happy. Ich mag das aber. Ich mag das. Das said, macht mich glücklich. Don't do that. Ich habe gesagt, mach das nicht. But it makes me happy. Aber das macht mich froh. I can serve without God. Ich kann ohne Gott dienen. But here's the catch. Aber um das geht's jetzt. Some people are servants of God. Manche Leute sind Diener Gottes. And we all want to be. Wir wollen das alles sein. But some of us are more like employees. Aber manche von uns sind so mehr wie Angestellte. Like the bill is coming. Aber die Rechnung wird kommen. Like I want to serve you. Also ich möchte dir dienen. Can I help you? Kann ich dir helfen? Sure. Ja, sicher. Thank you. Danke. Thank you very much. Danke sehr. A week later, the bill comes. Aber eine Woche darauf kommt die Rechnung. What's this? Was ist das? It's the bill. Das ist die Rechnung. It's an emotional bill. Es ist eine emotionale Rechnung. It's a psychological bill. Eine psychologische Rechnung. Oh, you don't think I just serve to serve, do you? Du denkst doch nicht, dass ich bloß gedient habe, um zu dienen, oder? I did that for you because I want you to be my best friend. Ich habe das für dich gemacht, weil ich möchte, dass du zu meinem besten Freund wirst. And that means you do not belong to that small group. You belong to mine. Und das bedeutet, du gehörst nicht zu dieser kleinen Gruppe, sondern du gehörst zu meiner Gruppe. So wait a minute, you, Pastor Rob, you built that kitchen for me? Moment mal, Pastor Rob, du hast diese Küche für mich gebaut. Because there was a bill at the end. Weil es danach eine Rechnung gibt. Because you wanted me to come to church. Weil du wolltest, dass ich in die Gemeinde komme. And now that I didn't come to church, you regret that you did that for me? Und nun, wo ich nicht in die Gemeinde komme, da tut es dir leid wegen dieser Sache. This is the difference. Das ist der Unterschied. A servant of God serves. Ein Diener Gottes dient to serve. Um zu dienen. That's it. Das ist es. But a natural servant. Aber ein Diener in seiner natürlichen Gesinnung wird immer beleidigt sein, wenn er nicht anerkannt wird in seinem Dienen. I know what this is all about. Ja, ich weiß nicht, worum es da geht. I know when I do something for someone and not thankful, it's like, also ich weiß I'll nicht, never do that again. Wenn ich etwas mache für jemand anderen und ich bekomme keinen Dank, dann sage ich, das mache ich nie wieder. And God says, who are you serving, me or them? Und Gott fragt, wem dienst du nun, ihnen oder mir? Are you a servant? Bist du ein Diener? You see, let's get this idea of a servant. Also lasst uns diese Idee festhalten, ein Diener. Picture yourself dressed as a servant, you know? Also stellt euch einmal vor, ihr seid wie ein Diener bekleidet. And we're coming into church a servant. Und wir kommen in die Gemeinde als Diener. We got the robe on, you know. Wir next Sunday we're going to have servants with the robe. Also nächsten Sonntag kommen wir mit diesem Gewand. A servant. Ah, schau mal, ein yes. Diener. Yes. Can I help you with something? Ja, kann ich Ihnen mit irgendetwas helfen? Is there a condition? No. Gibt es eine Bedingung? No. Nein. What can I do for you? Water. What would you like? Was möchten Sie? I am here to serve you. Ich bin hier, um dir zu dienen. And that's it. A servant. Und das ist es schon, ein Diener. See, I am my master's servant. Ich bin der Diener meines Herrn. I'm not paid. Ich werde nicht bezahlt dafür. He provides everything I need. Er sorgt für alles, was ich brauche. I'm not his employee. Ich bin nicht sein Angestellter. I'm his servant. Ich bin sein Diener. So I do what he tells me to do. Also mache ich das, was er mir sagt, was ich tun soll. A servant. Ein Diener. And this mindset has to sink in. Und diese Gesinnung, die müssen wir aufnehmen. And we become a servant primarily, well, number one. Und Punkt eins, zum Diener werden wir by faith. Durch den Glauben. It's not in me naturally. Weil in meiner natürlichen Gesinnung habe ich das nicht in mir. It might be in my personality. Vielleicht in meiner Persönlichkeitsstruktur. But then there's always the bill. Aber dann wird immer die Rechnung präsentiert. Yeah. You owe me, you know. Ja, du schuldest mir etwas. Yeah, I put that kitchen in for you. Ich habe diese Küche da gebaut für dich. Yeah. I built that loft bed for you. And, ja, ich habe dieses Hochbett für dich gebaut. You haven't even come to church in the last month. Und du bist im letzten Monat nicht einmal in die Gemeinde well, gekommen. Let's just see when they come to church. Ja, wir wollen mal schauen, wenn die in die Gemeinde kommen. Can you think this pastor's gonna build a loft bed for someone and they don't come to church? Glaubst du, dieser Pastor baut ein Hochbett für jemanden und dann kommt er nicht in die Gemeinde? What kind of a servant do you think I am? Was glaubst du denn, was für eine Art Diener ich bin? A fool? Ein Dummkopf? Here's a good question. Eine gute Frage stellt sich hier. Rick Warren asks, says this. Der Rick Warren sagt das. How do you know if you're a servant? Wie weißt du, dass du ein Diener bist? Here's the answer. Und jetzt kommt die Antwort. How do you respond? Wie reagierst du? When someone treats you like a servant. Wenn dich jemand wie einen Diener behandelt. Thanks for the loft, Pastor. Danke für das Hochbett, Pastor. I appreciate it. Ich habe das wirklich geschätzt. I'll see you at Christmas. Sehe dich wieder zu Weihnachten. That guy just used me. Der hat mich jetzt einfach nur benutzt. That's right. Das ist richtig. That's what people do with servants. Das machen Leute mit Dienern. They use them. Sie benutzen sie. Right at that point. Und zwar genau an diesem Punkt. What is my attitude? Welche Einstellung habe ich an diesem Punkt? My response will determine whether I was really a servant. Meine Antwort wird dann wirklich bestimmen, ob ich wirklich Diener bin. Because my reward comes from the Lord. Weil meine Belohnung vom Herrn kommt. And if I build someone a kitchen, und wenn ich jemanden eine Küche baue, or an attic, oder einen or Schrank, a loft bed, oder ein Hochbett, help them with their car, oder hilf ihnen mit dem Auto, as a servant, als Diener, and then they don't show up for church, und dann kommen sie nicht in die Gemeinde, right there I'm tested. Genau da werde ich geprüft. They use you, didn't they? Die haben dich benutzt, nicht wahr? You serve them to create a capacity in them. Aber du dienst ihnen, um in ihnen eine Kapazität zu schaffen. To show them the love of God. Um ihnen die Liebe Gottes zu zeigen. And they trample it underneath their feet. Und die zertrampeln das unter ihren Füßen. How do you feel? Wie fühlst du dich dann? I feel fine. Ich fühle mich ganz okay. That's their business. Das ist ihre Angelegenheit. I served God by serving them. Ich habe Gott gedient, indem ich ihnen diente. That's the principle. Das ist das Prinzip. But many serve themselves by serving others. Aber viele dienen sich selbst, indem sie anderen dienen. And the bill is coming. Und die Rechnung wird It's präsentiert. Coming. Die Rechnung kommt. And all of us can do this so well. Und alle von uns können das so gut. We all need to be on guard. Wir müssen da alle achtsam sein. Because number one, we are not servants by not servants of God by naturally. Weil Punkt eins, wir sind eben keine Diener Gottes in unserer natürlichen Gesinnung. We become servants of God by faith. Wir werden zu Dienern Gottes im Glauben. We see John 13. Wir sehen Johannes 13. The Lord, der Herr, washed their feet. Wusch die Füße der Jünger. And he said, "Blessed are you if you do this." Und dann hat er gesagt, gesegnet seid ihr, wenn ihr solches tut. But we don't do it. Aber wir tun es nicht. We see him do it. Wir sehen, wie es tut. We may try to do it in our personality. Wir versuchen vielleicht, das in unserer Persönlichkeit herzutun. I'm just like the Lord. Ah, ich bin wie der Herr. I can do this. Das kann ich tun. I can help that person. Ich kann diesen Menschen helfen. Oh yeah, I can fix their car. Ja, ich kann dem das Auto reparieren. I can change a tire. Oh yeah. Ich kann das. Ich kann Oh, das. I can cook. Oh sure. Ich kann kochen. I ja. can take care of their kids. Unbelievable. Ah, ja, ich kann mich um diese Kinder kümmern. Unglaublich. And when they don't say thank you, und wenn sie dann nicht Danke sagen, that will reveal whether you did it in the Lord or in your personality. Das wird dann offenbaren, ob du das in deiner Persönlichkeit gemacht hast oder für den Herrn gemacht And hast. God will test us. Und Gott wird uns prüfen. And God will show us very clearly. Und Gott wird uns das sehr klar aufzeigen. He will bring people in our lives who don't thank us. Er wird Leute in unser Leben hineinstellen, die nicht Danke sagen. Who are ungrateful. Die undankbar sind. And God will say, I want to do you a favor. I'm going to show you. Und Gott sagt, ich will dir sogar einen Gefallen tun. Whether you are a servant of God or serving yourself. Ich möchte dir zeigen, ob du Diener Gottes bist oder ob du dir selbst dienst. And it's a great release. Und das ist eine große Befreiung. When we realize, wow, I was serving myself. Wenn wir erkennen, dass wir uns selbst gedient haben. Lord, forgive me. Herr, vergib mir. Lord, make me a servant. Herr, mach mich zu einem Diener. And in brokenness we go before the Lord. Und in Zerbrochenheit nähern wir uns dann dem Herrn. I am not a servant. Make me a servant. Und wir sagen, Herr, ich bin kein Diener. Mach mich zu einem Diener. I want to be like you. Ich möchte so wie du sein. I want to do your will. Ich möchte deinen Willen tun. I want to serve you by serving others. Ich möchte dir dienen, indem ich anderen diene. Can I help you? Kann ich dir helfen? Can I do this? Can I do that? Kann ich das oder jenes tun? And the servant doesn't look for the reward from the person they're serving. Und der Diener hält nicht Ausschau nach der Belohnung bei dem er dient. They look for the reward from the Lord, their master. Diener halten Ausschau nach der Belohnung bei ihrem Herrn. Now I'd like to recommend some reading for this week. Nun, ich möchte euch empfehlen, diese Woche etwas Bestimmtes zu lesen. From the Purpose-Driven Life. Es kommt aus dem Buch Ein Leben mit Vision. It's day 33. Es ist der 31. Tag. Real, 33. Tag. How real servants act. Wie wirkliche Diener handeln. We serve God by serving others. Wir dienen Gott, indem wir anderen dienen. Okay, number one. Real servants make themselves available to serve. Also Punkt 1, wirkliche Diener machen sich verfügbar zum Dienen. If you only serve when it's convenient for you, you are not a real servant. Wenn du nur dann dienst, wenn es dir angenehm ist, dann bist du kein wahrhaftiger Diener. Oh yeah, I feel like serving today. Who wants to be served? Heute fühle ich mich wirklich danach, jemandem zu dienen. Wem kann ich dienen? Hey, can you help me? Hey, kannst du mir helfen? Today? Heute? It's not my servant day. Heute ist nicht mein Tag des Dienens. What did you call me for? Can you imagine that he calls me to help him? Also man stell dir vor, der hat mich angerufen, damit ich ihm helfe. It's not my day to serve. Heute ist nicht mein Tag des Dienens. I serve when I feel like it. Ich diene dann, wenn ich mich danach fühle. Number two, real servants pay attention to needs. Punkt 2. Wahrhaftige Diener, sie zollen Aufmerksamkeit, wenn es Bedürfnisse gibt. Servants are always on the look for ways to help others. Und Diener befinden sich immer auf der Suche nach anderen, denen sie helfen können. Number 3. Punkt 3. Real servants do their best with what they have. Wahrhaftige Diener machen das Beste aus dem, was sie haben. People are always, you know, well, I don't have a good computer. You know? Also Leute sagen zum Beispiel, na, ich habe keinen guten Computer. Well, I don't have a good car. Yeah. Ich habe kein gutes Auto. Well, my wife doesn't help me. Meine Frau, die hilft mir nicht. Well, my husband's lazy. Mein Ehemann, der ist faul. Excuse after excuse, use what you have. Eine Entschuldigung nach der anderen. Verwendet einfach das, was ihr habt. I'm blind in one eye. Na, ich bin blind auf einem Auge. Use the other one. Na, dann verwendet das andere. You know, like, what's the problem? Ich meine, wo ist das like, Problem? Use what you have. Na, verwendet das, was du hast. God expects you to do what you can. Gott erwartet von dir, das zu tun, was du with tun what kannst. You have, mit dem, was du hast. Wherever you are. Wo immer du auch bist. Number four. Punkt 4. Real servants do every task with equal dedication. Wahrhaftige Diener machen, erledigen jede Aufgabe mit einer gleichen Hingabe. No task is beneath you when you have a servant's heart. Keine Aufgabe ist dir zu gering, wenn du ein wirkliches Herz eines Dieners hast. You develop a servant's heart when you are willing to do anything needed. Du entwickelst ein dienendes Herz, wenn du alles das tust, was einfach notwendig ist. Number 5. Real servants are faithful to their ministry. Punkt 5. Wahrhaftige Diener sind ihrem Dienst gegenüber treu. They don't leave a job half undone. Sie hören nicht mit der Arbeit auf halber Strecke auf. They don't quit. Sie gehen nicht weg. When they're discouraged. Wenn sie entmutigt werden. They are trustworthy and dependable. Sie sind vertrauenswürdig und man kann sich auf sie verlassen. Every week churches and organizations must improvise. Churches and organizations must improvise. Also Gemeinden und Organisationen müssen da improvisieren. Because volunteers didn't prepare. Weil Freiwillige sich nicht vorbereitet haben. Didn't show up. Nicht gekommen sind. And didn't even call. Und auch nicht einmal angerufen haben. To say they weren't coming. Also zu sagen, dass sie nicht kommen. Sad. Das ist so traurig. What's even sadder is when people say they're going to a wedding and they don't show up for a wedding. Und was noch trauriger ist, wenn Leute sagen, sie kommen zu einer Hochzeit und dann kommen sie nicht bei der Hochzeit. I just got to throw this in here, you know. Ich muss das jetzt einfach einfügen hier. Somebody's paying $35 for your meal. Jemand zahlt $35 für dein Essen. And you don't even come to the reception. Und du kommst dann nicht einmal zu diesem Empfang. That's even worse for than not showing up for Sunday school. Das ist noch schlimmer, als wenn du nicht einmal in die Sonntagsschule kommst. I think. Wouldn't you say? Denke ich zumindest, oder? I mean, I'm coming to your wedding reception. Du, ich komme zu deinem Hochzeitsempfang. I'll be there. Ja, ich werde da sein. Costs us 70 bucks for them. Okay, das kostet weitere 70 Euro. Und dann kommen die nicht. And they don't even call. Und dann rufen sie nicht einmal an. Just have to put that in there. Okay. Muss das I've been jetzt to so many receptions this summer and people not there. Ich war jetzt bei so vielen Hochzeitsempfängen und Leute waren nicht da. Just decided not to come. Die sich einfach entschlossen haben, nicht zu kommen. Okay, real servants, number 6, maintain a low profile. Nun, wahrhaftige Diener haben ein low, ja, ein bescheidenes Super. Auftreten. Thank you, Gerald. What a servant, huh? Was für ein Diener. Self-promotion and servanthood don't mix. Also sich selbst zu promoten und zu dienen, das passt einfach nicht zusammen. Real servants don't serve for the approval or applause of others. Wahrhaftige Diener dienen nicht, um Applaus oder Anerkennung von anderen zu erhalten. They live for the audience of one. Sie leben für audience. Für die Aufmerksamkeit Gottes. Mm. Yeah. Okay, day 34. Der 34. Tag. Thinking like a servant. Wie ein Diener denken. Servants think more about others than about themselves. Diener denken mehr über andere nach als über sich selbst. Not thinking less of ourselves, nicht weniger über sich selbst denken, but thinking of ourselves less. Sondern also nicht weniger über sich selbst denken, sondern sich selbst als weniger sehen. No. Also weniger. It's not thinking less like I am a less person. Also ja, wenn man nicht zu denken, dass ich weniger wert bin, but that I just think of myself less. Sondern dass ich über mich einfach weniger nachdenke. Yeah, very good. Okay. Number 2, servants think like stewards, not owners. Punkt 2, Diener denken wie Verwalter, nicht wie Besitzer. To become a real servant, you are going to have to settle the issue of money in your life. Um ein wahrhaftiger Diener zu werden, musst du mit der Sache des Geldes klarkommen in deinem Leben. Wealth is certainly not sin. Wohlstand ist ganz sicher keine Sünde. But failing to use it for God's glory is. Aber wenn man darin versagt, diesen Wohlstand für Gottes Herrlichkeit zu verwenden, Jesus, dann ist es Sünde. Jesus talked more about money than he did either heaven or hell. Jesus hat mehr über das Geld gesprochen als über den Himmel und die Hölle. Okay, I think this is number next point. Der Servants nächste Punkt. Think about their work, not what others are doing. Diener denken über ihre Arbeit nach, nicht über das, was andere machen. They don't compare. Sie vergleichen sich nicht, sie kritisieren nicht or compete with other servants. Oder wetteifern nicht mit anderen Dienern. They're just too busy doing their own work. Sie sind einfach viel zu sehr damit beschäftigt, ihre eigene Arbeit zu tun. Okay, next point. Servants base their identity in Christ. Nächster Punkt, Diener haben ihre Identität in Christus. If you are going to be a servant, wenn du ein Diener bist, you must settle your identity in Christ. Da musst du in deiner Identität in Christus gefestigt sein. Only secure people can serve. Nur selbstsichere Menschen können dienen. The more insecure you are, umso unsicherer du bist, the more you will want people to serve you. Umso mehr möchtest du, dass dir andere dienen. The last point. Der letzte Punkt. Servants think of ministry as an opportunity, not an obligation. Diener denken über das Dienen nach als Gelegenheiten und nicht als Verpflichtungen. They enjoy helping people. Sie mögen es, anderen Leuten zu helfen. Meeting needs. Nöte zu treffen oder doing ministry. Und zu dienen. And they do it with gladness. Und sie machen es mit einem frohen Sinn. Servanthood. Dienerschaft. This is so, so important. Das ist so wichtig. Lord, make me a servant. Herr, mach mich zum Diener. When we stand before him, wenn wir vor ihm stehen, we will be standing before the servant of servants. Dann werden wir vor dem Diener der Diener stehen. No manipulating him. Kein Manipulieren. Here is the servant of servants. Hier ist der Diener der Diener. Just wait right there, Joe. The Lord's just about to come in. warte dort, Joe, der Herr kommt gleich. And the Lord walks in. Und der Herr kommt rein. And he looks at you. Und er schaut dich an. And you look down at his hand. Und du schaust hinunter zu seinen Händen. Scars. Da siehst du die Wundmale. Look at his feet. Schaust auf seine Füße. Scars. Die Wundmale. You are talking to the servant of servants. Du sprichst zum Diener der Diener. Let's discuss your life, my child. Mein Kind, wir wollen dein Leben anschauen. And all of our life in the church flashes back. Das ganze Leben in der Gemeinde zieht an uns vorbei. And we're thinking, oh no, all the little games that we played. All diese kleinen Spielchen, die wir da gespielt haben. All the little, I'll never do that for them again. Und all diese, ja, das mache ich nicht mehr für den. Oh yeah, you're gonna use me? Was, du benutzt mich? And you're standing, and the nails, he lifts up his robe, and it's like. Und du stehst da vor ihm und er zieht diese Ärmel hoch und du siehst die Wundmale. All the little pushing and shoving and all dieses kleine Wegdrängen und Vordrängen. Position and promotion und all dieses sich in Szene setzen and und dieses and Besitzen. All before your eyes. Alles hast du vor den Augen. Can I go back and do it again? Kann ich nochmals zurück und das wieder probieren? No. Nein. No, you can't. Nein, das kannst du nicht. The just live by faith. Der Gerechte wird aus dem Glauben heraus leben. Do you remember that verse, my son? Erinnerst du dich an diesen Vers, mein Sohn? Yes, Lord. Ja, Herr. Did you live by faith? Hast du im Glauben gelebt? Let me ask you one more question, son. Lass mich dich nochmals eine Frage stellen, dir eine stellen. What I did in John 13. Was ich in Johannes 13 gemacht habe. Do you know what I did in John 13? Weißt du, was ich in Johannes 13 gemacht habe? Uh-huh. Ja. Tell me what I did. Sag mir, was ich da gemacht habe. Well, Lord. Nun, Herr. After the supper. Ich glaube, das war nach dem Abendmahl. Judas was, I think, Satan put it in the heart of Judas to betray. Is that right? Ich glaube, Satan hat das bereits in das Herz des Judas hineingelegt, dass er dich verraten sollte. You knowing that you came from God. Und wissen. You knew that you came from God. Du, du wusstest, dass du von Gott kamst. And you were going back to God. Dass du wieder zu Gott zurückkommen würdest. And then you took the cloth and you. Ja, du hast dich da geschürzt und. You know what you did, Lord. I mean, du, ich meine, du weißt ja, was du gemacht hast. You got down and you. Und du hast dich da hingekniet und washed their feet. Du hast ihnen die Füße gewaschen. Should I wash your feet now, Lord? Ich meine, soll ich dir jetzt die Füße waschen, Herr? Yeah, and then like. You even washed Judas's feet, and du hast sogar die Füße des Judas gewaschen. I think you said. Ich glaube, du hast gesagt. Wait one second. Moment. I think you said, "Blessed is he who does the same." Ich glaube, du hast gesagt, gesegnet ist der, der das Gleiche tut. And I got it. Na, jetzt habe ich's. A servant is not greater than his master. Ein Diener steht nicht über seinem Herrn. Is that okay, Lord? Ist das richtig, Herr? Yeah, that's fine. Ja, das ist richtig. So where was it in your life? Wo war das in deinem Leben zu sehen? Were you greater than I? Warst du größer als ich? I came to serve. Ich bin gekommen, um zu dienen. What were you doing down there? Was hast du auf der Erde gemacht? Did you think that this day would not come? Hast du gedacht, dass dieser Tag nicht kommen würde? Wow, like, oh man, I'm going to be sick. Na, ich muss mich hinsetzen. Man, I got to go lay down, Lord. Ich muss mich irgendwo hinlegen, Herr. I am like having a bad time here. Jetzt geht's mir nicht gut, Herr. Jetzt geht's mir nicht gut. I feel like I'm being burned up. Ich fühle mich, wie wenn ich verbrannt werde. Like with fire here. Oh my God. I'm sorry. Es tut mir leid. But see, we're still here. Aber seht ihr, wir sind noch da. None of us are servants naturally. Und in unserer natürlichen Gesinnung ist keiner von uns ein servants Diener. Of God. Kein Diener Gottes. And just to close, one point. Und um jetzt abzuschließen, ein Punkt noch. Don't let yourself be manipulated. Lasst euch selbst nicht manipulieren. Servants of God do not let themselves be manipulated. Diener Gottes lassen sich selbst nicht manipulieren. They do what they feel God's will is to do. Sie tun das, wovon sie denken und fühlen, dass es Gottes Wille ist. Number two, don't be a manipulator. Und Punkt zwei, seid nicht selbst manipulativ. These two extremes. Diese zwei Extreme sind es. I can let myself be manipulated. Ich kann es zulassen, dass ich selbst manipuliert werde. Pastor Rob, you know, you're such a... We like when you speak. You got to come over and speak over in our church. Ah, Pastor Rob, ich mag das so sehr, wenn du predigst. Du solltest zu uns kommen und in unserer Gemeinde sprechen. You like when I speak? Dir gefällt das, wenn ich spreche? I'll be there. Ja, ich werde da sein. Secretaries look at me like, are you crazy? Die Sekretärin schaut mich an und denkt sich, was you know ist, bist du verrückt? We have here? Weißt du, wie viel Arbeit wir hier haben? Are you traveling again? Fährst du schon wieder and again fort? And again and again and again. Und wiederum und wiederum. It's like you're just having a good time out there. Also, es schaut so aus, als ob es dir dort gut gefällt da draußen. Yeah, having a great time. Ja, mir gefällt's dort. No, you're being manipulated. Nein, du wirst manipuliert. Rather than serving God. Und dienst nicht Gott. Or you can be the manipulator. Oder du kannst zum Manipulierten, zum dem werden, der manipuliert. So what an encouragement. Also was für eine Ermutigung. Lord, make me a servant. Herr, mach mich zum Diener. Give me the desire. Gib mir das Verlangen. And give me the strength. Und gib mir auch die Kraft. Amen. Amen. Let's pray. Lasst uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you for sending Jesus. Danke, dass du Jesus gesandt hast. The servant of servants. Den Diener aller Diener. And Lord Jesus, you are our Savior. Herr Jesus, du warst unser Erretter. And we pray this morning. Und wir beten heute Morgen. That when people think of our church. Dass wenn die Leute über unsere Gemeinde nachdenken, they think of servants, dass sie dann an Diener denken. People who express your love, Leute, die deiner Liebe Ausdruck verleihen, by serving one another. Indem sie sich gegenseitig dienen. Let's stand and sing this song. Stehen wir auf und singen wir dieses Lied. Maybe there's somebody here this morning. Vielleicht ist heute jemand hier. And you've never received Jesus as your Lord and Savior. Sie haben Jesus Christus noch niemals angenommen als ihren Retter. Pray with me this morning. Beten Sie mit mir heute Morgen. And say, Jesus, forgive my sin. Sagen Sie, Jesus, vergib mir meine Sünden. Cleanse me. Reinige mich. Receive me as your child. Und nimm mich an als dein Kind. Fill me with your spirit. Füll mich mit deinem Geist. Give me the gift of eternal life. Und gib mir die Gabe des ewigen Lebens. Forgive me, Lord. Vergib mir, Herr. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Amen. You may be.